92 Fußballzeit, Skinchen Hooligans, zur Schlacht bereit. Gemeinsam fahren wir in den Norden und schießen uns zusammen zur wilden Schlägerhorn. Wir machen uns Spaß daraus und haben Dreckigkeit an Bord. Schweden, wir kommen! Sind wir unendlich droben, fangen wir an zu toben. Alkoholisiert singen wir unsere Lieder. Deutschland, Deutschland, immer wieder. Schweden, wir sind da. Rassen gibt zu einen Sieger. Deutschland Meister, Europameister werden wir wieder. Nach dem Spiel lassen wir nicht lange bitten. Unsere Gegner spüren alle unsere Tritte. Alle sollen's wissen, es wäre doch gelacht. Wir sind die Macht!